Ja, Dann gehen wir da mal ein ich habe bisschen. es auf und ich spreche schon ein bisschen, damit du das alles einstellen kannst und damit das passt. Blub. Du ist so ein bisschen Sagst du dahinreden. mal blub? Blub. Ja, klingt an. Blubberdiblub. Bisschen haben wir noch ein wenig blub da. Gehen wir ein bisschen. Blubberdiblub. Ich glaube, das passt. Blub, blub, blubberdiblub. Jetzt auch her. Tonstudio Genau. Lothar Bodingbauer. Ja. Das ist fein, da braucht man fast auf nichts aufpassen, gell? Na. Mi, mi, mi, mi, mi. Also ich bin ja einmal froh. Ma, ma, ma, ma, ma. Ich bin ja immer froh, dass wir per Du sind, weil dieses Du schon. Nimmst du auf? Nein, ich tue jetzt einmal Na. mitschneiden, wir können uns langsam so reinschmiegeln. Ja. Dieses Du ist schon für mich eine echte Chance, mit wem zu reden. Also ich kann auch mit wem reden, wenn ich per Sie bin, aber es ist irgendwie, umgekehrt kann es auch missbraucht werden. Wenn mir wer das Du-Wort anbietet, dann bin ich echt erledigt, weil dann erzählt ihm Sachen, die er nie erzählt hat. Ich bin gerade am Überlegen. Ich erinnere mich, ich war eigentlich über viele Jahre oder mehrere Jahre mit dem Paul Nisson, mit dem Schriftsteller, bekannt, ein bisschen befreundet vielleicht. Und wir sind immer per Sie geblieben. Und das war schon auch spannend. Also wir haben uns sehr persönliche und zum Teil sehr intime Dinge erzählt, aber immer per Sie. War auch spannend. Aber Meine Großmutter war mit dem Direktor Stranzinger tief befreundet und seiner Frau. Und die waren ihr Leben lang bis zu ihrem Tod per Sie. Der Herr Direktor kommt. Sind auf Urlaub gefahren gemeinsam und die Frau Direktor. Na, aber dieses Du, wenn, also in Montreal war ja ein Jahr Zivildienst und da hat der Botschafter, der österreichische Botschafter, na, der Kulturattaché hat uns das Du-Wort angeboten. Und das habe ich mir gedacht, ah, das ist ein netter und so. Und dann habe ich ihm Sachen erzählt und habe mir gedacht, na, hoppala, das ist ja der, der für informelle Kontakte zuständig ist, der bietet das Du-Wort den Menschen an und der erfährt natürlich Geschichten, die gut sind, sage ich jetzt einmal, zu erfahren. Ja, Und also es geht, da gibt es viel zu sagen. da, Und ja. gibt es ja auch Sendungen. Ich glaube, hast du nicht auch eine gemacht über Du und Sie? Ja, ich finde es ein interessantes Thema. Ja. Also, gut. Also was mir so auf Anhieb dazu einfällt, ist ja, Ja. dass am Arbeitsplatz ich es eher immer unangenehm finde, wenn Vorgesetzte, die über einen verfügen können und viel Macht über die Existenz von jemandem haben, wenn die dann so per Du sind mit einem, das ist mir gar nicht so angenehm. Da bin ich eher wieder brutal, weil wenn die dann per Du mit mir sind, ich überflute sie mit Geschichten und Informationen aus meinem Leben. Die sind dann manchmal froh, wenn sie lieber per Sie bleiben wären. Weil für mich ist es einfach wirklich diese Schwelle des Herzlichen wird mit dem Du erst extra erreicht. Vielleicht habe ich da irgendeinen Schaden, vielleicht, ja. Denke ich mir. Weil es halt, das ist am Land, wächst man auf, und wenn du per Du bist, dann bist du sein Freund. Na gut, oder? Ja. Meine Mutter hat manchmal gesagt, wenn man per Du ist, dann ist die Watschen auch nicht weit. Ja, freilich, ja. Aber das Herzliche auch irgendwie, ist auch nicht weit. Geht aber auch per Sie. Man kann per Sie sehr herzlich sein. Und sie watschen. Wird ein bisschen schwieriger. Aber da wird es grausam dann, wenn die Leute per Sie sind und sie watschen, können aber nicht und dann tanzen sie gegenseitig so. Ich glaube, wir fangen die Sendung an. Lob und Tadel, Podcast aus Wien. Es gibt keinen gescheiten Untertitel, außer dass es um intelligente Menschen geht, die Oh, etwas, danke. ja schon, die etwas zu erzählen haben, weil sie etwas machen, was der andere nicht macht und was einen Sinn ergibt in Summe im Gesamtbild. Also in meinen zumindest. Tun das nicht alle? Ja, im Idealfall gibt das Gesamtbild immer einen Sinn. Aber so ganz konkret, also wenn ich dich begrüßen darf, Winfried, hallo Winfried. Hallo Lothar. Winfried Schneider ist heute zu Gast bei Lob und Tadel. Er macht etwas Besonderes. Er hat ein sehr schönes Projekt ins Leben gerufen, wo es ums Zuhören geht. Ums Zuhören vom Radio transportiert in die Schule, wo es ja auch ums Zuhören geht. Das heißt, du bist, Winfried, ein verbindendes Glied zwischen Österreich 1, ORF, Radio, Kultursender, zwischen den vielen schönen Sendungen, die es dort gibt, dem Unterrichtsministerium, das Interesse hat, dass Bildung, Worte und der Inhalt dieser vielen schönen Sendungen zum dritten Punkt in die Schule kommt. Und genau in der Mitte bist du und hast ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Ö1 macht Schule. Relativ unorigineller Name und inzwischen gibt es ja Unmengen an Initiativen, wo irgendetwas Schule macht. Aber okay, es heißt so und man kann sich, glaube ich, relativ rasch was vorstellen. Für mich war es sehr naheliegend und sehr logisch, so ein Projekt vorzuschlagen, weil ich Lehrer bin, inzwischen müsste ich fast sagen war, weil ich seit einigen Jahren jetzt schon nicht mehr unterrichtet habe. Habe Lehramt Deutsch und Englisch studiert und habe viele Jahre unterrichtet an einer berufsbildenden höheren Schule, einer höheren Lehranstalt für Tourismus. Und mittlerweile bin ich auch schon fast 18 Jahre, also seit 1995 bei Ö1 und mache Sendungen. Und als ich noch unterrichtet habe, habe ich sehr oft erlebt, dass Kolleginnen mich angesprochen haben und meinten, du, da war doch letzten Montag diese Radiokolleg-Sendung über dieses und jenes Thema, das lief zu einer Zeit, wo ich immer Unterricht habe, ich konnte das nicht hören und so weiter. Und du bist doch beim Radio und könntest du das nicht besorgen? Und wir könnten das so brauchen, weil in der Klasse XY haben wir gerade ein Projekt, wo das gut passen würde und so weiter. Das war die eine Seite und die andere Seite war, dass ich als Sendungsmacher buchstäblich oft monatelang an Sendungen gearbeitet habe. Das ist nicht übertrieben. Und dann wurden sie ausgestrahlt und waren im Äther verschwunden. Und unter dem habe ich wirklich sehr gelitten. Also da steckte und steckt so viel Energie, so viel Gedankenarbeit, so viel Herzblut drinnen. Und früher, sage ich jetzt, wurden sie ausgestrahlt und waren weg im Äther. Und man konnte sie zwar schon mit Kopierservice sich bestellen, das war teuer, es war mühsam, es war aufwendig. Und dann kam diese technologische Revolution der Digitalisierung und plötzlich war alles ganz anders. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war mir klar, da gibt es ein unglaubliches Potenzial an Wissen, an klugen und wichtigen Sendungen, die man doch hoffentlich den Lehrern und Lehrerinnen leichter zugänglich machen kann. Mit diesem Hauch des Illegalen ja immer, weil da geht es ja dann um Rechte. Also um, wenn eine Sendung gekauft wird zum Ausstrahlen vom Sender, dann erwirbt er damit die Rechte vom Autor und irgendwie muss man, man hat eben den Lehrer früher das kopiert, auf einer Kassette gegeben, da war kein großes Problem, aber wenn man es ins Internet dann stellt, auf eine Seite Ö1 macht Schule, da muss man sich echt drum kümmern, dass man das darf. Das ist ein extrem heikles Thema natürlich. Darum ist es ja ein Wunder, dass das sein kann, dass es auch wirklich jetzt möglich ist, dass man Sendungen anbieten kann, die nicht im Äther verfliegen. Schwieriges, heikles Thema und ich schicke voraus und betone, ich bin kein Jurist. Mhm. Nicht, um es mir da leicht zu machen, sondern weil das eine derartig komplexe Thematik ist, die noch dazu eben jetzt, wir haben 2013, unglaublich im Fluss ist und wo alle paar Wochen, muss man fast sagen, neue Gegebenheiten sich finden. Die rechtlichen Fragen zu klären, ist Aufgabe des ORF. Mhm. Der ORF bzw. Ö1 hat meines Wissens die Rechte an diesen Sendungen, hat das Recht, sie auf vielfältigste Weise, um nicht zu sagen auf jede Weise, zu verbreiten, zu verwerten, zu senden. Das, weiter zu erzählen. Das unterschreiben die Gestalter und Autoren mit ihren Verträgen. Mhm. Das wurde geprüft. Es gab durchaus auch ein paar kritische Anmerkungen und Skepsis von freien Mitarbeitern. Die andere Seite ist natürlich, dass es im Urheberrecht den Paragraphen 42 Absatz 6 gibt, der für den Unterrichtsgebrauch Sonderregelungen festschreibt. Das gab es also auch früher eben schon. Bei Gedichten, die man aus Büchern kopiert für die Schüler zum Beispiel. Oder bei Schulbüchern hat es geendet, das darf man wiederum nicht. Und solche Dinge. Kurz gesagt geht es darum, dass man für den Gebrauch im Unterricht auch in Klassenstärke vervielfältigen konnte und kann. Allerdings eben nicht, wie du jetzt erwähnt hast, aus Werken, die schon von beispielsweise einem Schulbuchverlag hergestellt wurden. Genau, zu diesem Zweck. Und auch für das Projekt Ö1 macht Schule war eine ziemlich aufwendige, ein Genehmigungsverfahren nötig, wo der Sender ein Konzept vorgelegt hat bei der Telekom-Regulierungsbehörde, auch Com Austria genannt, wo das Projekt beschrieben war und die Telekom-Regulierungsbehörde nicht nach pädagogischen Kriterien dieses Angebot geprüft hat, sondern eigentlich nach Markt- bzw. Konkurrenzkriterien. Da ging es darum, abzuklären, ob dieses Angebot dem öffentlich-rechtlichen Sender, für den ja besondere gesetzliche Voraussetzungen gelten, ob dieses Angebot dem Sender einen ungebührlichen Vorteil verschafft gegenüber Privatsendern oder Schulbuchverlagen, die möglicherweise auch in manchen Bereichen Audio produzieren. Und da gibt es ein Gutachten, das ungefähr 60 Seiten umfasst, das dann letztendlich zu dem Schluss kommt, dass es sich um ein singuläres Angebot handelt, das verkürzt gesagt niemandem schadet und hoffentlich viel nützt. Und so wurde es genehmigt. Und diese Genehmigung ist auch die Voraussetzung dafür, dass einige Bedingungen, die sonst den Sender auch sehr einschränken, nicht angewandt werden. Konkret beispielsweise die 30 Tage Behaltefrist. Dass ein Sender gar nicht länger als 30 Tage sein Archiv anbieten darf, so mir nix dir nix. Der Sender darf meines Wissens überhaupt keine öffentlichen Archive bilden. Und im Gesetz und im deutschsprachigen Raum ist es auch in den anderen Ländern weitgehend vergleichbar, fast gleich. Der öffentlich-rechtliche Sender darf Sendungen, die ausgestrahlt wurden, nicht länger als 30 Tage bereitstellen. Zum Beispiel zum Download mit einem Download-Abo. Dann sind sie wieder weg. Und eine andere Frist ist diese 7 Tage Nachhörfrist zum Beispiel. Die ist auch nicht eine Gemeinheit des Senders, sondern steht im Gesetz festgeschrieben. Man kann also bei Ö1 grundsätzlich jede Sendung ganz leicht über Internetseite 7 Tage nachhören. Da gibt es einen Play-Button, da drücke ich drauf. 30 Tage mit Clubmitgliedschaft, für die wir hier ja nicht unbedingt Werbung machen müssen, aber durchaus können. Das macht schon Sinn, ergibt schon Sinn, wenn man 30 Tage lang die Sendungen nachhören kann. Bing, bing! Da muss jetzt eine kurze Fehlerkorrektur her. Ich habe da doch gerade gesagt, Clubmitglieder können 30 Tage nachhören. Nein, das geht noch besser. Personen mit einem Download-Abo können downloadbare Sendungen innerhalb von 30 Tagen herunterladen. Da gibt es also einen Unterschied zwischen Clubmitglieder und Personen mit einem Download-Abo und es gibt einen Unterschied zwischen Nachhören und Herunterladen. Also ihr hört schon, dass es da wirklich um Nuancen geht. Wir sollten aber hier auch noch erwähnen, dass es ein verbilligtes Download-Abo für Schulen gibt. Fehlerkorrektur Ende, zurück ins Gespräch. Bing, bing! Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal vorstellen, wie genau das Projekt Ö1 macht Schule funktioniert. Es gibt die Ö1-Website oe1.orf.at und dort gibt es einen sehr prominenten Bereich Schule. Und wenn ich dort drauf klicke, komme ich zu einer Auswahl an guten, schönen, gescheiten Radiosendungen, die für den Unterricht besonders passend erscheinen in den verschiedenen Kategorien, Gesellschaft, Technik, Psychologie, was auch immer. Und ich kann so eine Sendung nehmen, kann sie runterladen auf mein mobiles Endgerät oder auf den Computer oder auf eine CD und kann dann dort auch finden Unterrichtsmaterialien, also eine Liste an Ideen und an beschriebenen Projektideen, die man im Umfeld mit diesen Sendungen mit seinen Schülern gestalten könnte. Also so ein Full-Service für Lehrer, der jetzt eine Supplierstunde halten muss und sagt, pfah, was brauche ich jetzt? Der lädt sich die Sendung, der nimmt sich die Aktivitäten und geht in die Klasse. Oder der Psychologielehrer, der es einbaut in den Unterricht und wirklich von langer Hand geplant. Und diese Sendungen kann jeder, nicht nur Lehrer, sondern jeder unbefristet runterladen und wenn er will, zu Hause spielen, Schule spielen. Also das ist wirklich jedermann zugänglich und jeder Frau. Das ist so die Situation, glaube ich. Bevor ich es ein bisschen genauer beschreibe, ist es mir ein Bedürfnis vorauszuschicken, dass ich nicht autorisiert bin als Sprecher von Ö1 oder irgendwas. Ja. Also ich spreche mit dir nicht als ein autorisierter Mitarbeiter von ORF Ö1. Ich spreche mit dir als Winfried Schneider. Und der dieses Projekt koordiniert. Der dieses Projekt koordiniert, der die Idee dazu hatte, der es so weit einmal aufgestellt hat. Das ist ja interessant, dieses Ö1 oder diesen ORF, den wir als Menschen immer so sehen, den gibt es ja als solchen gar nicht. Das sind ja viele verschiedene Menschen, die in vielen verschiedenen Verträgen und Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten etwas beitragen, aber so den ORF, das Ö1, das kommt ja noch dazu. Es gibt schon Leute, die sind Mr. Ö1 und Mrs. Ö1. Das führt jetzt ein bisschen weggekommen, zurück zu deiner Frage von vorhin, wie funktioniert eigentlich Ö1, macht Schule und so weiter. Mhm. Also von der Organisationsform und vom bürokratischen Kontext ist es ein Kooperationsprojekt, wie du ja schon beschrieben hast, von Ö1, mhm. Bundesministerium für Unterricht und Pädagogische Hochschule Wien. Da gibt es einen Vertrag dazu, der jetzt im Frühjahr 2013 verlängert wurde, nachdem er bereits 3 Jahre gelaufen ist, wo diese 3 Partner gemeinsam ihr Interesse festschreiben, diese wertvollen Sendungen dem Bildungsbereich zugänglich zu machen und so weiter. Wie schaut das jetzt im Detail aus? Also es gibt diese Seite, die über die Ö1-Seite zugänglich ist. Ö1 macht Schule. Wenn man die anklickt, dann erscheinen Themenpakete in chronologischer Reihenfolge, wie sie eingepflegt wurden. Ziel ist, 50 solche Themen pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Grob gesprochen 1 neu pro Woche. Das ist eine relativ ambitionierte Vorgabe, weil die personellen Ressourcen ja äußerst beschränkt sind und überhaupt die Rahmenbedingungen sehr knapp. Aber das gelingt. Jede Woche kommt ein neues dazu. Und so ein Themenpaket besteht dann vor allem aus der Originalsendung, die nicht verändert wird. Also die wird weder gekürzt, noch bearbeitet oder so extra für Ö1 macht Schule, sondern wird absolut so belassen, wie sie ist. Und zu diesen Sendungen machen Expertinnen und Experten für Didaktik, für Unterricht, für Bildungsarbeit begleitende Materialien. Wie schauen die jetzt standardmäßig aus? Die sind eigentlich für den größten Teil relativ traditionell gehalten. Nach all dem, was heute so im Bildungsbereich passiert und was es an dynamischen, modernen Entwicklungen gibt, gibt es zum Beispiel bei Ö1 macht Schule standardmäßig ein Arbeitsblatt, das heißt Glossar. Dann gibt es ein Arbeitsblatt mit Fragen, die gleichen Fragen mit den Antworten dazu. Es gibt eine Inhaltsübersicht und es gibt ein Arbeitsmaterial, das nennen wir Aktivitäten. Manchmal gibt es dann das Manuskript dazu, manchmal nicht. Da gibt es interne Gründe, von denen das abhängt, ob ja oder nein. Und standardmäßig folgen dann eben auf Sendung und begleitende Materialien Buchtipps zum Thema und Links. Ich gehe das jetzt, wenn das recht ist, so im Einzelnen ein bisschen durch und sage so ein paar Überlegungen. Wir werden das auch dazu in den Shownotes einen Link setzen zu einem Beispiel. Das kann man jetzt am Computer anklicken, während du das beschreibst. Ah, fein. Und das sieht man praktisch. Für fein. Die, ja. Okay. Also wenn du Lust hast, vielleicht kannst du ja nehmen aus dem Bereich Psychologie vielleicht mein Radiokolleg zum Thema Zuhören, weil da sind wir auch sehr am Thema dran eben. Okay, oe1.orf.at/schule. Bin mir da nie ganz sicher, ob ich das auf dem heißen Computer machen soll, der das Ganze, der das Ganze aufnimmt, unser Gespräch. Ja, bin ich auch neugierig jetzt. Aber normalerweise hält das aus. Man kommt auch hin, zum Beispiel, wenn man auf der Ö1-Webseite ist und ganz nach unten scrollt, da gibt es einen breiten schwarzen Balken, der überhaupt sehr empfehlenswert ist. Der schwarze Balken am Fuße der Seite. Genau. Ja, genau. Und da gibt es die Rubrik Ö1-Spezial und in dieser Rubrik findet man nach Talentebörse, Feature und so weiter, findet man Ö1 macht Schule. Man kann es auch dort anklicken. Also es gibt verschiedene Wege. Wenn du jetzt noch einmal zurückgehst und oben selektierst, da im Kasten Themen, wenn du zum Beispiel jetzt auf Psychologie klickst, dann kommen jene Sendungen und Themen, die eben mit Psychologie getaggt wurden, sind jetzt gefiltert. Wenn du jetzt weiter nach unten scrollst, dann findest du hier jetzt zum Beispiel Zuhören als Metakompetenz. Radiokolleg, der soziale Sinn. Was am Zuhören kann man lernen und wie? Was hindert uns am guten Zuhören und was hat das alles mit den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun? Genau. Dein Radiokolleg über Zuhören, 4 Teile zu je 20 Minuten. Viel zum Zuhören. 22, 23 Minuten. Ja. Ein langes Radiokolleg. Feier. Und viele Interviewpartner, viele Menschen, die du gesucht hast. Ja. Und du bist also jetzt dabei, da nach unten zu scrollen. Man sieht jetzt hier noch einmal Inhaltsübersicht, Hintergrundtext, Glossar. Die kann man alle anklicken und als PDF ausdrucken und im Unterricht verwenden. Und dann eben Buchtipps zum Beispiel aus der Edition Zuhören und weiter unten Links, die zu Webseiten führen, die unmittelbar mit diesem Thema zu tun haben, immer aber auch unter dem Blickwinkel Bildung, Schule, Unterricht. Also ich nenne hier eine von vielen Seiten, die man von hier aus anklicken könnte. Die Stiftung Zuhören, das Zentrum Mündlichkeit der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, die Erzählkarawane und so weiter. Also von hier geht es in die Breite und in die Tiefe. Interviewpartner von allen Teilen, unter anderem Cornelius Obonja, Schauspieler. Was hat Das ist nicht immer so, sondern eben weil es meine Sendung war und ich die aufgeschrieben hatte, haben wir es hier hineingestellt. Mhm. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine Inhaltsdrehscheibe. Und es ist nicht nur die Möglichkeit, dass man kurzfristig jetzt die Sendung den Schülern vorspielt, sondern es ist eigentlich für den Lehrer auch eine Möglichkeit, dieses Thema zu umkreisen, hineinzugehen und zu vertiefen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Ja. Also angefangen von vielleicht irgendwelchen kurzen Sequenzen, die man anspielen würde im Unterricht, um dann im Unterricht das Thema weiter zu bearbeiten, bis hin zur Nutzung für die vorwissenschaftlichen Arbeiten, die Schülerinnen und Schüler neuerdings verfassen müssen, bis hin zu Referaten, Präsentationen, die im Unterricht passieren und so weiter. Da kann das alles Material sein. Also ich habe ja für das Projekt immer wieder den Erklärungsbedarf, dass es hier nicht um Radio machen geht oder um Podcasts herstellen. Wie macht man Sendungen? Das ist ein erklärtes Nicht-Ziel von Ö1 macht Schule. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, mit Schülern Radiosendungen zu machen, sondern es geht darum, bestehende Radiosendungen als Wissensspeicher zu nutzen. Mit dem schönen englischen Wort Content. Also das ist eine unglaubliche Quelle an Content. Und wenn du da jetzt also zurückgehst, zum Beispiel eine Seite, du hast jetzt hier die Seite offen mit den Aktivitäten. Vielleicht magst du da so ein bisschen vorlesen, wenn man sieht ja das. Ja, ja. Du hast das gegliedert, die Aktivitäten in vorm Hören der Sendung, während des Hörens der Sendung und nach dem Hören der Sendung. Und das zeigt einfach, dass das Ganze didaktisch aufbereitet ist. Also es wird nicht einfach die Sendung dem Schüler hingeschüttet und der wird jetzt dem überlassen. Sondern es ist wirklich eine Hilfestellung, nämlich wie baue ich diese Sendung in einen Fluss ein, der ja mehr ist als nur ja, wie es halt zufällig passiert. Die Schwierigkeit ist ja, dass die Entwicklung des Zuhörens von den allermeisten Lehrpersonen nicht wirklich wahrgenommen wird als eine vordringliche Aufgabe im Unterricht. Das ist leider und das ist mir völlig unerklärlich. Zusehen wird ja allgemein verwendet und auch vorausgesetzt. Zusehen ist einmal kein Thema, das wird gemacht einfach. Naja, beziehungsweise zum Beispiel in der Filmdidaktik und so weiter, da geht man schon davon aus, dass man einen Film lesen lernen muss. Also auch diese visuelle Literacy, dass man die entwickeln muss. Während beim Zuhören diese Überlegung nicht sehr verankert ist. Man glaubt also, man spielt wem was vor und das war's. Genau. Und es wird ja insbesondere im Deutschen, das hat auch mit der Sprache zu tun, nicht üblicherweise unterschieden zwischen Hören und Zuhören. Während das ja zwei vollkommen verschiedene Dinge sind. Also okay, ich unterscheide es auch nicht nebenbei. Wo ist der Unterschied zwischen Hören und Zuhören? Na, das Hören ist ein physiologischer Vorgang, wo Schallwellen auf das Trommelfell treffen und dann von Nerven weitergeleitet werden ins Gehirn und so weiter. Ich habe keine Finger in den Ohren, daher höre ich's. Und dann passiert alles Mögliche. Und das ist ein extrem komplexer und spannender Vorgang. Während Zuhören ein kognitiver Prozess ist. Also ich höre dem Wetterbericht zu, ich höre ihn natürlich auch dabei. Also ich höre den Wetterbericht, aber ich höre ihm eigentlich zu, wenn ich hingewendet bin eigentlich mit meinem Geist. Eigentlich hörst du ihm zu. Du hast eine Absicht, wenn du zuhörst. Ja. Wenn du hörst, dann trifft sehr vieles zufällig dein Ohr. Wenn du zuhörst, hast du eine Absicht. Wenn du, wie du erwähnt hast, den Wetterbericht hörst, dann hast du die Absicht, Informationen darüber zu kriegen, welche Kleidung du anziehen sollst oder ob du einen Schirm mitnimmst oder nicht. Und ich höre als Kind meiner Mutter zu, ist was anderes, wie ich höre sie schreien. Genau, ja. Und das, ja, ja, das ist wiederum eben ein sehr komplexer Prozess. Und ein ganz großer Teil des Unterrichts in der Schule basiert auf Zuhören, setzt Zuhören voraus. Und ich bin immer wieder verwundert, wie wenig das eigentlich reflektiert wird. Und du fängst mit deinen Aktivitäten an, vor dem Anhören der Sendung, über das Hören. Du bittest die Schüler zu beschreiben, drei Situationen, in denen es lebensnotwendig sein kann, wirklich gut zuzuhören. Das heißt, du setzt dir wirklich einmal auf das Pferd. Zuhören, lebensnotwendig. Und sie überlegen sich das, wo das echt wichtig ist. Ich versuche sie in solchen Aktivitäten zu aktivieren. Genau, aktivieren. Und das hat damit zu tun, eben, dass das reine Zuhören, wenn man ihnen jetzt beispielsweise diese Sendung einfach so hinknallen würde, wenn man ins Klassenzimmer geht und auf den Knopf drückt und man spielt ihnen diese Ö1-Sendung vor, dann ist es ja tatsächlich schwierig zuzuhören. Auch für uns ist es schwierig zuzuhören, wenn wir nicht eine bestimmte Zuhörabsicht haben, eine Intention, wenn wir nicht diesen Zuhörstrom, der da an uns kommt, ständig irgendwie gliedern. Wir beide als Menschen, die auch Radio machen, sind ja selbstverständlich gewöhnt, diesen Strom zu gliedern, indem OT-Passagen, also Originaltext-Passagen aus den Interviews, wir haben ein Gefühl dafür, dass die eine bestimmte Länge nicht überschreiten sollten, sonst sind die Zuhörer weg. Wir haben ein Gefühl für Rhythmus von OT und Sprechertext und so weiter. Also das, da passiert ja sehr vieles an Gestaltung. Und in der Schule tun das Lehrer auch. Sie gestalten ihre Stunden natürlich in Aktivitäten, in unterschiedlichen Ausrichtungen zum Beispiel. Und jetzt bin ich ein bisschen weggekommen, aber hier zurückzukommen, Lehrpersonen, die eine Fremdsprache unterrichten, muss man diesbezüglich natürlich überhaupt nichts erläutern. Englischlehrer sind absolut selbstverständlich gewöhnt, Listening Exercises im Unterricht zu machen. In jedem Lehrwerk, das man aufschlägt, wo eine Fremdsprache unterrichtet wird, haben Höraktivitäten einen festen Platz. Einen festen Platz, den gleichen Stellenwert wie die anderen Aktivitäten, nämlich Lesen, Schreiben und Sprechen. Also diese vier Einheiten sind in der Fremdsprachendidaktik absolut selbstverständlich. Während bei der Muttersprache muss man Lehrern durchaus eigentlich recht aufwendig erläutern und klar machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Schüler und Schülerinnen zuhören können. Aber wo ist das Problem dabei, wenn man nicht drauf aufpasst? Na, da gibt es eine Menge Probleme natürlich und die Klage ist ja weitest verbreitet, dass Lehrpersonen sagen, meine Schüler können nicht zuhören und meinen damit, die können nicht länger als vielleicht 3 Minuten zuhören, dann werden sie schon unruhig oder dann verlieren sie die Konzentration und sind eigentlich weg. Und ihnen dann klarzumachen, dass genau das etwas ist, das es zu entwickeln gilt. Beispielsweise die Zeitspanne, während der man konzentriert zuhören kann. Ich kann auch nicht zu einem Läufer, der nie mehr gelaufen ist als 400 Meter, zu dem kann ich auch nicht sagen, so morgen läufst du einen Halbmarathon. In der Schule passiert das eigentlich ständig. Denn in maturaführenden Schulen zum Beispiel wird auch meistens davon ausgegangen, dass Schüler eben nicht länger zuhören können als eine sehr beschränkte Zeitspanne. Dann maturieren sie in diesen Schulen im Mai und Juni Und im Oktober sind ganz viele dieser jungen Männer und Frauen an einer Universität oder an einer Fachhochschule. Und es wird von ihnen ganz selbstverständlich erwartet, dass sie einer Vorlesung, die 1,5 Stunden dauert, zuhören können. Heißt ja auch Vorlesung. Und ich denke, es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert gegenüber der Zeit, als ich studiert habe, was mittlerweile einige Jahre zurück ist. Aber nach wie vor gibt es Vorlesungen. Und die Professoren nehmen kaum Rücksicht darauf, ob jetzt jemand gut zuhören kann oder nicht. Die wenigsten Menschen, die in verschiedenen Zusammenhängen sprechen, haben ein Bewusstsein davon, wie man das Zuhören erleichtern kann, indem man zum Beispiel sogenannte Listening Organizers einbaut. Was ist das? Ein Listening Organizer? Listening Organizers sind beispielsweise vorausweisende Bemerkungen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich werde euch in den nächsten 5 Minuten erzählen, mit welchen vier verschiedenen Ohren man hören kann. Da gibt es jemanden, der heißt Schulz von Thun und der hat das sogenannte Vier-Ohren-Modell entwickelt. Das werde ich euch in den nächsten 10 Minuten erläutern. Das ist aber ein guter Hinweis. Wir sollten jetzt vielleicht auch sagen, dass wir auf dein Wissen über das Zuhören noch zurückgreifen werden, wie du das entwickelt hast und warum Zuhören für dich wichtig ist. Das ist jetzt ein Listening Organizer. Das war ein Listening Organizer. Das werden wir in 5 Minuten hören. Ja. Schauen wir, ob wir da hinkommen. Ob mir dazu was einfällt. Verstehe schon. Und das ist was anderes, als man zum Beispiel in Management-Trainings oder in Rhetorik-Trainings lernt. Andere Dinge, und ich verweise gerne dann eben auch auf dieses Radiokolleg, das auf Ö1 macht Schule zu finden ist. Da wird all das auch länger ausgeführt. Ich gebe ein anderes Beispiel. In diesem Radiokolleg erläutert Mechthild Hagen, eine Expertin aus Deutschland, die sich sehr viel mit Zuhördidaktik beschäftigt hat, den Begriff Hörhorizont. Und das scheint mir recht anschaulich, und wenn man das am Beispiel der Musik zu verdeutlichen versucht, kann man es, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Wir alle haben einen mehr oder weniger breiten Hörhorizont in der Musik, der davon abhängt, was in unserer Familie gehört wurde, welche Medien da zur Verfügung standen und was verwendet wurde. Und je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, umfasst unser Hörhorizont Blasmusik der traditionellen Art oder Quartette aus der Kammermusik oder indische Klänge aus der Weltmusik. Unser Hörhorizont ist schmal oder weit, eng oder ausgedehnt. Und das ist etwas, an dem man arbeiten kann und an dem man arbeiten sollte. Dieses sollte interessiert mich. Warum sagst du sollte? Ich sage sollte, weil erstens, da werde ich jetzt sehr persönlich, ist es eine persönliche Erfahrung. Ich erzähle gerne zum Beispiel in Lehrerfortbildungsseminaren, die es im Rahmen des Projekts auch gibt, ganz am Anfang, dass Ö1 und Ö1 hören und zuhören mein Leben verändert hat. Du bist ein Quereinsteiger bei Ö1, das heißt, du hast nach deiner Berufsausbildung zum Lehrer das Radiohandwerk gelernt, aber auch schon wieder, weil du gerne Radio gehört hast, offenbar. Genau. Und in meiner Familie wurde nicht Ö1 gehört. Wirklich? Nein? Nur meine Eltern stammten, beziehungsweise stammen aus der Steiermark. Meine Mutter ist eine hochintelligente Frau, die als lediges Kind einer sehr jungen Frau zu Bauern gegeben wurde und bei diesen Bauern als sogenannte Ziehtochter damals aufgewachsen ist, die nicht die Möglichkeit hatte, lange in die Schule zu gehen. Meine Mutter hat eine 8-jährige Volksschule besucht, obwohl sie so intelligent und so klug ist, hat ihr Leben lang bereut und bedauert, dass sie nicht mehr Möglichkeiten hatte, in die Schule zu gehen. Mein Vater war Gendarm, zuerst am Land und dann in Mödling in der Zentralschule. Und wie gesagt, meine Eltern aus der Steiermark, zu Hause ist Österreich regional gelaufen. Na, das war ja nicht schlecht. Also ich um 8 Uhr früh, 8.15 Uhr das Magazin für die Frau. Das habe ich als Kind immer gehört. Da waren hochqualitative Inhalte, da echt dabei. Und Ilse Buck mit Morgengymnastik und Rosemarie Ishop mit Autofahrer unterwegs. Das und Hörspiele am Abend auch für, also das hat schon was noch, also das braucht man nicht jammern. Sind Legenden natürlich. Musikalisch habe ich, je älter ich wurde, gelitten unter der Musik, die auf damals Österreich regional gelaufen ist. Aber das war so ein Österreich regional Haushalt, der aber durchaus eben, finde ich, schon ambitioniert ist. Also das wäre jetzt ungerecht, wenn du da sagst, da wurde nicht viel gehört. Also so ein Regionalhaushalt gar nicht schon. Nicht. Nur im Sinne dessen, was ich vorher erzählt habe, Hörhorizont, würde ich sagen, war dieser Hörhorizont zum Beispiel in Bezug auf Musik ein relativ enger. Verglichen mit heutigen Standards oder heutigen Gewohnheiten? Verglichen mit dem, was mir dann zuteil wurde, als ich im Laufe des Studiums und über Freunde und Bekannte als Hörer zu Ö1 gekommen bin. Und was heißt zuteil geworden ist? Da hat jemand mit dir geteilt? Oder hast du was kennen? Wie hast du diesen Hörhorizont verändert? Ja, das ist ein blumiges Wort, gell? Zuteil geworden, aber ich habe es absichtlich gesagt. Weil ich das wirklich als derartiges Geschenk und als derartige Bereicherung erlebt habe. Aber wer war da aktiv? Weil zuteil werden heißt praktisch, jemand teilt etwas und dann muss es Personen geben oder Umstände. Und was waren das für Umstände? Ich hatte im Studium gute Freunde und Kollegen und bin zu denen in die Wohngemeinschaft gegangen. Wir haben dort Nachmittage und Abende verbracht, entweder mit gemeinsamer Arbeit für Studium oder mit Festen oder halt was auch immer. Und bei manchen von denen ist Ö1 gelaufen. Okay. Und ich hatte Axel Korti, Schalldämpfer, unvergesslich, Kammermusik, Beethoven-Quartette. Damals könnte ich mich nicht erinnern, dass das gelaufen ist, was man heute in den Spielräumen an Weltmusik hört zum Beispiel. Aber auch das ist dann relativ rasch mitgekommen. Irische Musik. Ich kann mich erinnern, dass irische und schottische Musik wirklich bedeutsam wurden für mich, weil ich diese Musik sehr rasch dann so geliebt habe, dass ich zum Beispiel während meines Studiums mich bemüht habe um ein Auslandsjahr und das dann in Schottland verbracht habe. Das hatte damit zu tun, dass ich im Radio irische und schottische Musik lieben gelernt hatte. Und da könnte ich vieles erzählen noch. Also die politische Berichterstattung, die sich deutlich unterschieden hat natürlich von den Nachrichten auf Österreich regional. Und ich habe das als einen Zuwachs an Welt erlebt, für den ich dankbar bin und den ich nicht missen möchte. Interessant ist natürlich, dass dieser Zuwachs an Welt übers Ohr gekommen ist. Hätte ja auch visuell sein können. Ich meine, es gibt große Filmemacher, es gibt Leute, die Dokumentarfilme drehen, die Fernsehbilder entwerfen. Also ich finde, das ist schon interessant. Warum? Es ist ja auch eine Reduktion. Also wenn ich zuhöre, dann kann ich meine Augen zumachen, ich schalte was Visuelles weg. Und hör zu, da braucht man schon Nerven, finde ich. Also natürlich habe ich genauso gern, wie ich Radio gehört habe, Filme gesehen. Ah, okay. Es ist nicht so, ich würde nicht einen Sinn gegen die anderen ausspielen wollen. Okay. Eher hätte ja so das Gefühl, dass bei nicht wenigen Leuten das Visuelle so im Vordergrund steht und hypertroph ist und das Hören und Zuhören ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht, also bei mir würde ich eher sagen, da ist eher so eine Balance hergestellt worden zwischen den Sinnen. Kann aber zum Beispiel sagen, dass wenn ich für Ö1 unterwegs bin und beispielsweise für das Reisemagazin Ambiente aufnehme, dass ich wirklich in einem anderen Modus bin, als wenn ich fotografiere. Und bist du auch in einem anderen Modus, als wenn du eine Sendung hörst? Ist das Aufnehmen für dich mit dem Mikrofon dasselbe Zuhören, wenn du eine Sendung hörst? Da müsste ich nachdenken drüber. Wenn ich eine Sendung höre, entstehen viele Bilder im Kopf. Und es entstehen natürlich meine Bilder im Kopf. Im Gegensatz zum Anschauen eines Films, wo mir die Bilder geliefert werden, die Regisseur und Kameramann beschlossen haben, mir zu zeigen. Im Radio höre ich zwar, was jemand beschlossen hat zu senden, aber was da in meinem Kopf mitläuft an Bildern und anderen Eindrücken, die sind viel näher bei mir, als wenn ich einen Film anschaue. Und welche Bilder aber hast du, wenn du diese Töne selbst aktiv sammelst, wenn du ein Interview für Ambiente machst, irgendwo in der Normandie mit einem Menschen? Ist das das ähnlich oder ist es eine noch völlig neue, andere Situation? Es ist spannend, weil erstens habe ich ja sehr bald festgestellt, wie man beim Aufnehmen und Interview machen sensibilisiert wird für Geräusche aller Art. Beispielsweise die Klimaanlage, die ganz leise im Hintergrund läuft und ich weiß, das wird aber stören, wenn ich das jetzt so aufnehme. Und der Mann oder die Frau sprechen vor dem Hintergrund dieser Klimaanlage und in der Sendung wird das unangenehm sein. Der Kühlschrank, der Geräusche macht und, was da alles im Hintergrund läuft. Das heißt, beim Aufnehmen ist es so eine Mischung aus akustisch wahrnehmen und da eintauchen, gleichzeitig aber schon im Hintergrund immer die Sendung im Kopf zu haben und da läuft so eine Art Filter oder Kontrollmechanismus mit, meistens. Aber der blanke Inhalt ist dann noch einmal so ein Layer drüber. Also wenn du dem zuhörst, der mit dir spricht, dann glaube ich, ist das Zuhören par excellence. Hochkonzentriert. Hochkonzentriert und also wir sind jetzt ein bisschen weg vom Angebot von Ö1 macht Schule, macht ja, aber das nichts. Entsteht ja irgendwo. Beim Aufnehmen und beim Interview machen, es hat was Rauschhaftes manchmal. Ja. Das kennst du, also du erlebst es. Wie ein Spürhund. Genau, wie ein Spürhund. Aber nach den Worten. Und ich weiß, dass ich also nach solchen Tagen oder Halbtagen manchmal wirklich wie aus einem Rausch erwache. Manchmal begleitet mich meine Frau und die kennt es inzwischen, die weiß das. Ich bin am Abend auch wirklich erschöpft, wie nach einer schweren körperlichen Tätigkeit oder nach Sport, weil das so viel Energie braucht und so viel Konzentration hat. Ich liebe diesen Zustand. Das kommt auch dem sehr nahe, wahrscheinlich, was so Flow genannt wird, wo so alles andere verschwindet und weg ist. Und man ist völlig fokussiert auf das Gespräch, auf die Geräusche, auf die Situation. Und in dem Moment, wo man den Mund hält, verfliegt es, das eben Gesagte. Außer man hat es gespeichert, eben am Aufnahmegerät. Und bereitet es dann auf für Zuhörer, damit man sie anteilhaben lassen kann an dem, was der gesagt hat. Und als jemand, der aufnimmt und Interviews macht, wenn ich nachher dann dieses Material bearbeite und so weiter, da kommen schlagartig so viele Bilder, ganze Situationen, ganze Szenarien kommen mit diesen Audioaufnahmen schlagartig mit. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ein alter Mann in einem griechischen Bergdorf mir etwas erzählt. Ich habe den Tonfall im Ohr und wenn ich diese zwei Sätze höre, dann geht eine ganze Szenerie auf von Bergen auf dieser Insel und Blicken auf die Bucht hinunter und ich sehe diesen Mann und liebe das. So gibt's vieles. Ich war bei meiner ersten Interrail-Reise nicht mit einer Kamera unterwegs, sondern mit einem Sony Walkman und habe dort immer wieder aufgenommen. Meine Freundin hat mich frisch verlassen und ich war in immer wieder exklusiven Stimmungen. Und ich bin dann aber draufgekommen, ich habe dann auch vom Radio manchmal was aufgenommen, dass das wirklich eben genau wie du beschreibst spektakulär ist, wenn man das später zu Hause anhört. Ich konnte mich an jede Situation erinnern, wo ich das aufgenommen habe. Und wenn es nur aus dem Radio war, aus BBC Radio 4, die Wettervorhersage, dann wusste ich in dem Moment, wie ich es angehört habe, wieder, wie es mir emotionell gegangen ist in dem Moment, was ich gespürt habe, genau in diesen Minuten. Und da habe ich gedacht, bist du deppert, das ist spektakulär. Bis hin zu Angstgefühlen, wenn es irgendwo gefährlich war. Alles. Oder größtes Vergnügen oder Freude, wenn man bei irgendwelchen Musikfestivals aufnimmt und so weiter. Und also jetzt, wo wir davon reden, ich merke schon, es ist mir ein tiefes Bedürfnis, das auch anderen zu vermitteln. In dem Fall jetzt mit Ö1 macht Schule, auch anderen diesen Weg oder diesen Kanal schmackhaft zu machen, zu eröffnen. Es ist ein Kanal, der bespielt wird, wenn man diesen modernen Ausdruck gebrauchen will. Ein Kanal, den du mit diesem Projekt bespielst. Also da gibt es nicht im Sinne von Unterhaltung, aber da wird was unterhalten. Eine Kommunikation, eine Information, da ist keine tote Röhre. So würde ich sagen. Wenn man eine Menschenbilder-Sendung zum Beispiel hernimmt, da wird vielleicht erklärst du das, weil Menschenbilder Ö1, die Sendung vom geglückten Leben, glaube ich, heißt es. Wobei ich frage mich da immer bei Resignation, ob es jemals ein missglücktes Leben gibt. Aber es wird eine Person vorgestellt, die offensichtlich wert ist. Oder wo man glaubt, dass das, was der erzählt oder was diese Frau erzählt, interessiert eigentlich andere auch. So, eine schöne Sendung. Wunderschöne Titelmelodie. Meistens sind es ältere Leute, die ein reiches Leben hinter sich haben, oft mit schrecklichen Erfahrungen auch, aber die sie bewältigen konnten. Und man hört was aus ihrer Geschichte, aber auch aus diesem, warum sie viele Sachen so gemacht haben. Und das ist so ein bisschen die Stärke von der Sendung. Oft Leute, die irgendwie mit Kunst und Kultur in der einen oder anderen Art zu tun hatten. Was ich sagen wollte, ist, dass das Anhören so einer Menschenbildersendung dem ja sehr nahe kommt, dass mir jemand gegenüber sitzt und mir erzählt. Und es gibt nichts Intensiveres und nichts Schöneres, als etwas von jemandem erzählt zu bekommen. Und jetzt, wo wir drüber reden, merke ich auch, wie natürlich diese Radioform, alle, die da beteiligt sind, immer auch nötigt und ihnen abverlangt, auf eine gewisse Weise zu formulieren, sich auf eine gewisse Weise auszudrücken. Wenn ich vor einem Renaissance-Gebäude stehe und es geht darum, jetzt den optischen und durchaus auch emotionalen Eindruck dieses Gebäudes den Hörern und Hörerinnen zu vermitteln, dann ist man gefordert, seine Sprache so zu wählen, dass das hinüberkommt. Wir Radioleute reden ja dann davon, dass man mit den Ohren sieht, im Idealfall. Wenn es gelingt, sehen wir mit den Ohren, wenn wir zuhören. Und das hat ganz viel mit Schule, das hat ganz viel mit Unterrichten, das hat ganz viel mit Bildung und mit Lernen zu tun. Auch auf Seiten der Lehrer, die davon auch angeregt werden können oder lernen können, wie man Dinge auf den Punkt bringt zum Beispiel. Also in so einer Radiosendung, eine andere, jetzt sind wir wirklich am Schwadronieren, aber eine andere Gemeinsamkeit zu einer Radiosendung mit einer traditionellen Schulstunde ist das Zeitkorsett. Es gibt einen klaren Anfang und ein klares Ende. In der Schule läutet die Glocke. Wie im Radio, ja. Da gibt es dann die Signation, die läuft und die nächste Sendung, die hereindrängelt. Und die Sendung auf Ö1 zum Beispiel, die sind ja Zeit, was die Zeit betrifft, bis auf die Sekunde genau getimed. Und dann ist die Sendung eben 53 Minuten, 40 Sekunden. Und das ist einerseits qualvoll, und andererseits äußerst nützlich und förderlich, finde ich. Und man muss auch schon sagen, es gibt gute Sendungen und nicht so gute Sendungen und Sendungen, die sich sehr gut von der Dramaturgie für die Schule jetzt eignen, anzuhören und die sich eher für echt Hartgesottene eher eignen, die dann auch wirklich was vertragen, wo es um die blanken Inhalte geht, wo auch der Gestalter vielleicht nicht die dramaturgische Hochbegabung jetzt ausgespielt hat, die er vielleicht auch hätte. Also, und da ein bisschen auszuwählen, glaube ich, das ist auch die Stärke dieses Projekts Ö1 macht Schule, Sendungen zu finden, die auch von der Dramaturgie, und das ist ein Handwerk, auch einen Spannungsbogen ziehen können über 20 Minuten oder 40 und dann ist es Punkt, genau aus. Ja, okay. Also, der Vorteil davon ist, dass ja die Kolleginnen und Kollegen, die diese Unterrichtsmaterialien machen, aus dem Schulbereich kommen. Das heißt, die haben viel Erfahrung darin, was man wem zumuten kann oder nicht. Aber zur Frage des Zumutens fällt mir schon immer wieder ein, weil ja dieser Einwand öfters dann kommt, dass Lehrpersonen dann zum Beispiel sagen, das ist zu anspruchsvoll oder das ist zu akademisch, das ist zu trocken. Das sind aber die gleichen, dieselben Lehrpersonen, die mit größter Selbstverständlichkeit im Deutschunterricht ihren Schülern dadaistische Texte oder Goethe oder was auch immer vorlegen würden. Kein Schüler würde normalerweise selber zu diesen Werken greifen, wenn er nicht begleitet und angeleitet wird. Und wenn nicht der Wert und die Bedeutung dieser Werke erschlossen wird für die Schüler. Das sehe ich hier ähnlich. Also natürlich gibt es Sendungen, die sind so akademisch und die sind so fordernd und die muss man jetzt nicht unbedingt vordringlich auf die Plattform Ö1 macht Schule stellen, weil da gibt es andere, die leichter zugänglich sind. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass sie weggehören, sondern ich sehe es wiederum als Aufgabe der Schule, in diese Richtung zu arbeiten, so wie der Mathematikprofessor daran arbeitet, dass Schüler vom Addieren und Subtrahieren irgendwann zum Differentialrechnen kommen oder zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, du sagst, zuhören muss man wirklich lernen und trainieren. Man beginnt eher mit einer kürzeren Sendung und wird dann, wenn man die Klasse in dieses Fahrwasser immer wieder hineinzieht, auch auf längere Sendungen zurückgreifen. Oder siehst du diese Länge nicht als vordergründig naheliegendes Kriterium? Die Länge ist natürlich ein Kriterium, aber keineswegs das einzige und vielleicht auch gar nicht das bedeutendste. Ob so eine Sendung sich erschließt für Lernende, hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt einerseits davon ab, wie nahe ihnen das Thema ist, wie bedeutsam das Thema für sie ist, ob sie anschließen können, ob das mit ihrer Lebensrealität sich in Verbindung bringen lässt oder ob das absolut weit weg und halt völlig abstrakt ist. Du hast zuerst erwähnt, dass es vom Sendeformat abhängt, Das heißt, ob da jetzt nacheinander drei Universitätsprofessorinnen sprechen in Sätzen, die sich über halbe A4-Seiten erstrecken und 10 Einschübe haben und in einem Atemzug 20 Fremdwörter verwenden, oder ob das vielleicht eine Gesprächssendung ist, wie beispielsweise von Tag zu Tag, wo ein Gast ins Studio kommt und zu einem bestimmten Thema mit jemandem ein Gespräch führt. Dem ist natürlich leichter zu folgen, als wenn das so ein akademisches Herangehen ist. Und dazu gibt es viele andere Faktoren wahrscheinlich auch noch. Die Umgebung, in der man etwas hört, und das Medium oder das Trägergerät, von dem man es hört, ob man das jetzt gemeinsam mit anderen hört oder ganz allein und individuell über die Kopfhörer. Das bringt mich ja jetzt zu einem anderen Punkt, der mir so wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Projekt und mit diesen Entwicklungen. Und das ist diese grandiose Möglichkeit, dass wir jetzt zeitautonom und ortsunabhängig hören können. Und ich könnte ja jubeln, ich könnte ja die ganze Zeit jubeln darüber, dass das jetzt möglich ist. Also dass es möglich ist, eine Radio-Kolleg-Sendung, die ausgestrahlt wird von Montag bis Donnerstag um 9.05 Uhr, zu dem Zeitpunkt und an dem Platz hören zu können, wo ich kann und wo ich will. Ganz konkret, wenn ich im Sommer auf Urlaub fahre, dann nehme ich zwar natürlich immer noch ein paar Bücher mit, aber deutlich weniger als früher. Und was ich jetzt seit einigen Jahren mitnehme, ist einen ganz kleinen MP3-Player, den ich mir vorher befülle mit vielleicht 15 oder 20 Sendungen, die ich heruntergeladen habe von Ö1, aber auch vom Bayerischen Rundfunk oder von SWR, zu unterschiedlichsten Themen, die mich interessieren oder wo Personen zu Wort kommen, die ich schätze und denen ich gerne zuhöre. Und ich liege in Griechenland am Strand. Und wenn ich Lust habe, höre ich mir eine halbe Stunde dieser Sendung an. Und wenn es mal zu viel wird und ich möchte schwimmen gehen, pausiere ich das und später höre ich genau an der Stelle weiter, wo ich pausiert habe. Das ist großartig. Und im Zusammenhang mit dem Projekt merke ich, wie groß anscheinend diese Hürde ist bei Kolleginnen und Kollegen meiner Generation, also ich bin Jahrgang 1956, sich diese, ich nenne das jetzt Kulturtechnik, zu erschließen und anzueignen. Also die haben eine relativ große Berührungsangst, dann sich so einen MP3-Player zu besorgen und ihn zu befüllen. Und die, wenn ich ihnen das erkläre, das leuchtet ihnen sehr ein, was ich da jetzt dir erzählt habe. Aber es tun wenige. Und ich habe wiederum das Gefühl, wie schade, was entgeht ihnen an Großartigem und wie leicht könnten sie das haben, wenn sie diese kleine Hürde da nehmen würden. Oder ein anderes Beispiel. Letzter Sommer, ich bleibe bei der griechischen Insel, konkrete Erlebnisse. Gabriele, meine Frau und ich warten in einer ganz kleinen Taverne in einem winzigen Ort auf ein Taxi, das uns zum Flughafen bringen soll. Und ich weiß immer sehr genau, was auf Ö1 läuft und wusste, dass in dieser Woche im Radiokolleg eine Reihe zum Thema Political Correctness am Programm stand. Und wir hatten Zeit, wir haben dort gewartet. In der Taverne gab es, wie mittlerweile an den allermeisten Plätzen, ein WLAN. Ich habe mein durchaus sehr bescheidenes Smartphone aus dem Rucksack genommen und über das WLAN live diese Radiokolleg-Sendung von Ö1 gehört auf der griechischen Insel. Und die anderen Teile habe ich mir zu Hause dann heruntergeladen und habe sie nachgehört. Klar. Also, ich höre mittlerweile kaum noch Linearradio. Also auch zu Hause, wenn ich Rücken turne, dann schalte ich den Computer ein und nutze diese Nachhörfunktionen und höre ganz gezielt die Sendungen, die ich hören will. Mir ist mittlerweile der Gedanke, dass man da so nebenbei ein Radio laufen hat, eigentlich sehr merkwürdig, dass man ohne da zu selektieren halt einfach das laufen lässt, was da läuft, ist mir mittlerweile ziemlich komisch. Ich mag das schon auch unter Umständen, weil da hat man das Gefühl, dass die Welt existiert. Also wenn man da mal in der Früh einschaltet den Radio und wenn da halbwegs normale Menschen und Geräusche rauskommen, dann ist einmal nichts passiert in der Nacht. Und dann kann ich einmal den Vormittag eventuell verbringen, so Haushaltstätigkeiten und mit einer bestimmten Ansprache, die aber in Echtzeit stattfindet. Das ist schon schön und beruhigend auch. Das stimmt. Das hat natürlich, also gerade diese Echtzeit hat natürlich ihren Reiz auch. Und man würde, wenn man das nicht gar nicht mehr tut, würde man ja verlustig gehen all der Überraschungen, die es ja dann auch gibt, wenn so nebenbei läuft und man eben jetzt nicht vorher schon gewählt und gefiltert hat. Ja, aber das ist vielleicht schon Erziehungssache, weil wenn man das nicht kennenlernt, dann fehlt einem, glaube ich, nicht allzu viel, wenn man nicht Live-Radio hört. Also ein Freund von mir hat jetzt eine Arbeit geschrieben über das Fernsehverhalten von Menschen und da gibt es unfassbare Zahlenwerte, 3 bis 4 Stunden Fernsehen im Schnitt täglich. Ich hätte ja gar nicht die Zeit dafür. Also ich muss ja Radio hören in der Zeit. Ich möchte ja Radio hören. Und beim Radio hören kann ich einfach spazieren gehen und kann in der Wohnung sein und ich muss nicht dauernd hinschauen. Also ich habe im Zusammenhang mit der Arbeit für das Projekt Ö1 macht Schule auch vieles erfahren und gehört und gelernt. Beispielsweise bin ich einer Studentin begegnet, die natürlich affin ist auch zum Radio und die ihre Diplomarbeit geschrieben hat über die Geschichte des, wie hieß das früher, das fällt mir gar nicht ein, wo das Radiokolleg jetzt praktisch der Nachfolger ist, das heißt, glaube ich, immer Schulradio. Schulfunk. Hat das so geheißen, genau. Schulfunk? Also ich kenne es eigentlich nur noch als Radiokolleg. Ja, das ist ja auch schon lang. Aber früher gab es ja tatsächlich den Schulfunk und sie hat eine Diplomarbeit darüber geschrieben. Und die hat mit mir ein Interview gemacht für ihre Diplomarbeit, in der ich über das Projekt sprechen sollte. Und die hat mir nachher beim Plaudern erzählt, dass sie bei einer Übersiedlung mit ihrem Freund beschlossen hat, den Fernseher wegzugeben. Die haben keinen Fernseher mehr, haben aber stattdessen mittlerweile mehrere Festplatten voll mit mit Ware, mit Podcasts, mit Audio-Files, zu geordnet nach unterschiedlichsten Themen und Fachbereichen, so wie vielleicht Leute, die heute 50, 60 sind, halt daheim mehr oder weniger große Bibliotheken haben, haben diese beiden, und das sind nicht die einzigen, mittlerweile beträchtliche Audiobibliotheken zu Hause, aus denen sie schöpfen. Das ist schon auch, es gibt Menschen und es gibt nicht wenige Menschen mit einer höchst interessanten Hörbiografie, unter welchen Umständen sie hören. Keine Ahnung, der Lokführer, der immer irgendwo eine Ware dabei hat zu hören. Und Leute, die in einer Werkstatt arbeiten, die bestimmte Sendungen immer gerne hören oder eben auf eine bestimmte Weise hören. Also diese Hörbiografien, die sind ja eigentlich schon genauso bunt wie die Leute, die dann irgendwie im Radio dann auch immer wieder reden selbst. Also der Wissenschaftler, der leuchtende Augen kriegt und mir seinen iPod zeigt, da kann ich jetzt runterladen, die ganzen Sendungen. Also der ist glücklich, ja. Ja, also Und Video, also hinschauen zu müssen, wäre da eigentlich eine blanke Zumutung für jeden dieser Menschen. Also das würde echt nicht, oder vielleicht treffe ich halt nur die, oder vielleicht merke ich mir nur die. die Leute, die gerne, die, und vielleicht schließt es sich auch ja nicht gar nicht aus. Also, was ich jetzt nochmal gehört habe, und das ist schon auch sehr schön, ist, dass dieses gerne zuhören, und zwar von Gesprächen, das ist auch gesagt, Gespräche sind leichter zu hören eigentlich, oder Gesprächen ist leichter zu folgen, dass das so ein bisschen die Lagerfeuer-Sache ist. Man sitzt ums Feuer und erzählt einander Geschichten. Und das hat jeder von uns jetzt ohne große Romantik oder archaisch drauf. Dieses ums Feuer sitzen und einander zuhören. Und zwar Geschichten, die wir einander erzählen. Und das ist so die eine Sache diesen Gesprächen zuhören. Und das habe ich gehört von einem deutschen Podcaster, Tim Pritloff, der eben dieses Podcast-Format weiterentwickelt, wo es einfach wirklich auch darum geht, dass Menschen miteinander reden. Und der erzählt in einer, wie er dieses Konzept auch vorstellt, sehr schlüssig von dieser Lagerfeuersituation. Und wir wiederum, also du und ich in diesem Fall, die, wenn wir Radiosendungen machen, kommen wir von einer anderen Ecke. Und ich glaube, dass die beiden durchaus verbunden sind, aber nicht genau dasselbe beschreiben. Wenn wir gestaltete Beiträge machen, dann komponieren wir eher ein Bild, wo dann der Betrachter mit seinen Ohren dazukommt und sich das anschaut. Das ist nicht so das Lagerfeuer. Mir ist es so ein Bedürfnis, eigentlich in allem, was ich tue, Unterschiedliches zusammenzubringen. Und auch das Projekt ist ja, wie du ganz am Anfang gesagt hast, natürlich so eine Schnittstellensache. Mhm. Ich bin sehr gern an Schnittstellen. So kompliziert und so schwierig das auch oft ist und so anstrengend es oft sein kann, aber ich bin gern dort, wo Unterschiedliches sich berührt und wo Brücken gebraucht werden. Also in dem Fall ist es Ö1, das Unterrichtsministerium und die Pädagogische Hochschule in Wien. Und das kann man jetzt auf zwei Sachen sehen. Du bist beziehungsweise das Radio und das Unterrichten. Ja, genau. Okay. Ah, okay, die Schule und die Radiowelt. Ja. Und das kann man jetzt auf zwei Seiten interpretieren. Dadurch bist du immer in der Mitte oder dadurch bist du nie irgendwo innerhalb und ständig ausgeliefert diesen Situationen, die da innerhalb sind. Also das Leben an der Schnittstelle ist schon sehr exklusiv, finde ich. Das trifft es im Guten wie im Schlechten. Ja, und harte Arbeit. Durchaus. Also harte Arbeit stimmt im Schlechten. Auch tatsächlich so, dass ich dann immer, gleichzeitig wo drin bin und auch nicht. Also ich bin gleichzeitig drin und draußen an der Schnittstelle. Und ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass im Gymnasium ich hatte viele Berufswünsche, glaube ich, aber so meine vordringlichen Berufswünsche waren eigentlich sehr unterschiedlich. Ich wollte Journalist werden oder Architekt. Und rückblickend kommt mir das durchaus stimmig vor in Bezug auf Radioarbeit, weil das Journalistische gab's, das wurde mir in der Schule ausgeredet, weil der Deutschprofessor damals gedacht hat an so Aufdecker und Sensationsjournalismus. Und Alfred Worm. Meinte, dafür ist dieser freundliche junge Mann da nicht prädestiniert. Und eben nicht daran dachte, dass es auch ganz andere Arten von Journalismus gibt, wo man sehr, sehr fundiert und sehr langsam sich Themen widmen kann. Aber das ist so das eine, und dieser Wunsch, Architekt zu werden, das hat schon was zu tun mit Gestalten, mit Konstruieren, mit etwas auf ein ordentliches Fundament stellen und auf einem soliden Fundament dann vielleicht auch relativ spannende Gebäude zu errichten. So eine Radiosendung ist ein Gebäude. Ein Gedankengebäude. Und mir hat das immer sehr gut gefallen. Ich habe so längere Zeit auch versucht, das Passende zu finden, wie ich mich äußern kann. Also ich habe Drehbuchseminare besucht und war zeitlang ganz überzeugt, das ist meins, Drehbuch schreiben. Dann gab es eine Zeit, wo ich versucht habe, muss ich ein bisschen lachen drüber inzwischen, aber versucht habe, einen Roman zu schreiben. Und da ist mir was ganz Großes vorgeschwebt. Und bin letztlich auf das gestoßen, was absolut das Richtige ist für mich, nämlich das Radio machen. Warum ist es das Richtige für mich? Weil es einerseits diese unendliche Offenheit und Weite hat, die meiner Neugier entgegenkommt. Ich kann mich bei jeder Sendung, die ich mache, mit einem ganz neuen Thema beschäftigen und mich in dieses Thema vertiefen. Und 2 Monate später habe ich aber wieder ein ganz anderes. Und bin nicht dazu verdammt, mich mein Leben lang immer nur mit einem Ding zu befassen, was nicht meins wäre. Und gleichzeitig ist es aber zum Beispiel im Vergleich zum literarischen Schreiben doch etwas sehr Eingebettetes und Strukturiertes. Wir haben zuerst von dem Zeitkorsett gesprochen, das einerseits zwar ein Korsett ist, andererseits aber auch dabei hilft, nicht auszuufern, nicht sich in den unendlichen Weiten zu verlieren, das einen dazu nötigt, immer die Dinge auf den Punkt zu bringen. Das Zeitkorsett einer Radiosendung erfordert ganz stark zu unterscheiden zwischen dem, was einem wirklich wichtig ist und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, was man hineinnimmt, was man draußen lässt und so weiter. Und immer, wirklich immer, wenn ich, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich das erzähle, denke ich gleichzeitig wieder schnittstellenmäßig, denke ich, naja, all das ist auch im Unterricht so wichtig. Das ist auch in der Schule sind genau diese Dinge so wichtig. Und so gesehen passt es natürlich sehr gut. Also, dass ich mit dem Projekt Ö1 macht Schule befasst bin, bringt so vieles aus meinem Leben und bringt so vieles aus dem Schulbereich, dem Radiobereich und anderen Bereichen zusammen. Und die große Hoffnung ist immer, möglichst viele mit dieser Begeisterung anzustecken, möglichst vielen zu vermitteln, welche Schätze es da zu heben gibt. Zu hören gibt. Zu hören gibt. Herunterzuladen gibt. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort fast. Ja, ja, hätte ich da nicht noch musst schon weg? Ist schon langsam Zeit zu gehen? Noch nicht ganz, okay. Aber ich habe dann den Studiotermin. Ja, das, ja. Weißt du. Beim Funkhaus. Genau. Eine Ambiente-Sendung über, nein? Eine Ambiente-Sendung über den ersten Wiener Protestwanderweg. Okay, wo ist denn der? Ja, das ist ein sehr schönes Projekt, das finde ich toll. Da hat das Zentrum Polis, Politik lernen in der Schule, auch so eine Schnittstelle, gemeinsam mit dem Martin Auer, der Schriftsteller, Schauspieler, Musiker ist und auch ein sehr engagierter Mann. Also das Zentrum Polis und Martin Auer gemeinsam haben diese Idee entwickelt. In Wien an Plätzen, die auf die eine oder andere Weise damit zu tun haben, dass dort Dinge erkämpft wurden. Freiheiten, politische Rechte. An diesen Orten Tafeln anzubringen. Und das Feine dran ist, dass auf diesen Tafeln ein Mobile Tag oder QR-Code ist. Und wenn man den einscannt, nämlich vor Ort, dann kriegt man eine Fülle an Hintergrundmaterial aller Art. Texte, Bilder und Audios. Beispiel die Arena in Wien oder das WUK. Also wenn man dorthin geht, dann ist diese Tafel bei der Arena, wenn man das an den Mobile Tag einscannt, kriegt man Audios wie Leonard Cohen 1976 sein Gratiskonzert im Inlandsschlachthof gegeben hat, den es ja leider nicht mehr gibt. Und man kann sich diese Töne wieder herbeiholen, die schon verflogen sind. Sprechchöre, die Schmetterlinge sind zu hören. Und dazu jede Menge Fotos und so, die man auf Anhieb auf sein Handy kriegt. Und du machst auch einen Ambientebeitrag drüber, die Kunst des Reisens. Richtig. 10 Minuten. 15 Minuten. Und behandle dieses Thema eben als eine kleine Reise, die Sehenswürdigkeiten einer anderen Art in den Blick nimmt oder in unserem Fall eben zu hören bringt. Und du gehst jetzt an ein Studio mit dem Manuskript, die Töne sind schon im ORF-Computer. Genau, die sind geschnitten. Der Sprecher kommt schon. Vorbereitet, der Sprecher ist schon aufgenommen. Und jetzt folgt die Endmischung, wo die Interviewpassagen mit Martin Auer, mit dem Sprechertext, der eben das Manuskript eingelesen hat. Und wie ist das Thema zu werden? Wie ist das Thema zu dir gekommen? Ist es ein typischer Weg? Ich habe bei einem Spaziergang am Parlament so eine Tafel gesehen und mit meiner großen Neugier eben genauer geschaut, was das ist, und war sehr angetan davon. Also halt das für eine wunderbare Idee. Richtet sich auch in erster Linie an Schulen und Lehrende, um dort eben zu vermitteln, wie vieles, das uns so selbstverständlich erscheint, eben alles andere als selbstverständlich ist und von Leuten erkämpft wurde. Das Parlament steht dafür. Eine Tafel ist auf einem Gewerkschaftsgebäude und das geht hin bis zur Rosa-Lila-Villa, wo Schwule und Lesben darum gekämpft haben, da einen Platz in der Stadt zu kriegen und die entsprechenden Gesetze zu ändern. Sehr schöne Sache für einen Radiobeitrag. Und wieder an der Schnittstelle, wenn du spazieren gehst und du siehst das, bist du der, das weitervermittelt ans Radio und dann natürlich dann den Beitrag beim Radio muss man immer alles selbst machen, selbst macht. Und ist dann auch wieder zu hören und andere Leute können da teilnehmen. Das ist schon so, das Leben an der Schnittstelle. Und ich gebe gerne Erfahrenes und Erlebtes oder auch Gelerntes oder Wissen, ich gebe es gern weiter. Ob das jetzt als Lehrer in der Schule ist oder als Radiomacher über die Sendung, das funktioniert zwar ein bisschen anders, aber es hat immer damit zu tun, dass man Dinge weitergibt. Ich meine, das ist jetzt die sozial freundliche Formulierung. Man könnte natürlich sagen, du kannst ja nichts dieser Dinge weitergeben, ohne dich auch einzubringen. Ohne mich einzubringen, ohne mich einzulassen. Und was meine eigene Radioarbeit betrifft, das hat immer auch damit zu tun, mir Welt anzueignen. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich als freier Mitarbeiter, was zwar ökonomisch eine äußerst schwierige Lage und Herausforderung ist. Und ich habe lange Zeit eben, oder nach wie vor, ich habe ja als Lehrer meine Lehrverpflichtung reduziert und halbes Gehalt gehabt. Mhm. Halbe Lehrverpflichtung, halbes Gehalt. Und der Rest, diese Existenz als freier Mitarbeiter beim Rundfunk. Als Autor? Das Schöne daran ist aber, dass ich viel Autonomie und viel Spielraum habe, welche Sendungen ich mache, wie viele Sendungen ich mache. Und es ist zwar so, dass mir sowohl von den Redaktionen Themen vorgeschlagen und angeboten werden oder ich gebeten werde, dieses oder jenes zu machen, aber sehr vieles kommt von mir und hat immer dann auch mit mir zu tun. Mhm. Und immer ist es so, dass diese Arbeit an einer Sendung mir erlaubt, mir ein Stück Welt sehr anzueignen. Und dieses Stück Welt kann vor der Tür sein, wenn ich eine Sendung über die Lerchenfelder Straße mache und über die Menschen, die dort leben, und dann mich damit beschäftige, wie da unter dem Pflaster ein Bach rinnt und wie da früher im Mittelalter die Weingärten waren und bis heute die Gassen und Strukturen dieser Gegend eigentlich den Rieden dieser Weingärten folgen und so weiter. Ich lebe dort und ich gehe jetzt anders durch die Gasse, nachdem ich diese Sendung gemacht habe. Und Das kann sein, eine Reise nach Ostsibirien oder, weil es jetzt aktuell ist, 2014, Erster Weltkrieg, im Sommer war in Flandern, in Ypern. Und eigne mir da so vieles an, als derjenige, der die Sendung macht. Aber genauso kann man diese Aneignung in einem nächsten Schritt eben als Hörer vollziehen. Vielleicht nicht ganz so intensiv, aber hoffentlich auch. Aber eben dieses an der, wann musst du gehen? Jetzt. Demnächst. Okay, gut. Ich würde sagen, ich glaub, spätestens dieses, in 5 Minuten. Ja, okay. Das heißt, dieses Radio machen, diese Beiträge machen, das könnte man schon irgendwann wieder mal noch einmal anschauen, genau. Weil ich glaube, dass schon mehr drinnen steckt, wie nur die Drehscheibe zu sein und es weiterzugeben. Man setzt sich ja auch in die Mitte hinein und es geht ja alles durch meinen Kopf. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Radiobeitrag mache, ich denke mir dann immer, mein Gott, wie viele Vorurteile habe ich da verloren jetzt im Laufe dieser Sendung. Aber da bin ja ich eine wesentliche Instanz und da kann ich dann nicht einfach sagen, ich bin da nur an der Schnittstelle. Nein, ich bin da echt im Zentrum. Ja, du bist ein Teil davon. Ja, ein großer klar. Sogar. Also es passiert ja Begegnung. Ja. Hoffentlich. Die aber ich auch sehr gut steuere. Genau, die du zum Teil steuerst, aber du wirst auch gesteuert. Du bist ein Teil davon. Ja. Also da passiert vieles. Ja. Also wenn du Lust hast, wir können ja gerne zu anderen Aspekten oder anderen Themen uns wieder unterhalten. Also das ist gut. Macht Spaß. Danke. Lustig. Ja. Ich habe ja, also diese Rolle kenne ich ja eigentlich nicht. Sozusagen des eingeladen Gastes praktisch, zu sein als Gast, sonst bin ja ich der, der das Mikrofon in der Hand hält. Ja. Ist interessant, das zu erleben. Und lustig ist halt, dass ich hatte, als ich hergekommen bin, so ein bisschen die Befürchtung, na hoffentlich haben wir genug zu reden und ist nicht nach 10 oder 15 Minuten geht uns die Luft aus. Jetzt merke ich, oh, da wird es Unmengen an Dingen geben, die wir noch bereden könnten. Das heißt, von deinem Mindmap streichst du dann einmal zur Hausübung die Sachen ab, die wir besprochen haben und mit dem anderen Zettel, mit dem, was verbleibt, können wir dann noch einmal ein Thema finden und das wird sicher nicht verloren gehen. Das soll auch sehr nicht gern verloren gehen. Vom Mindmap ist kaum was vorgekommen. Eigentlich. Kaum was vorgekommen. Anders gelaufen. Ich wollte noch sagen, weil du gesagt hast, zuerst Gebrüder, wir kommen ins Schwadronieren. Die Straße runter bei uns, beim Haus raus, 100 Meter gibt es einen Kanaldeckel, da steht drauf Gebrüder Schwadron. Und ich habe den schweren Verdacht, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, wenn man in Wien von Schwadronieren spricht, mit diesem Kanaldeckel, das waren Fabrikanten wahrscheinlich, der Gebrüder Schwadron. Ich glaube, das wäre eine eigene Geschichte, die man dann einmal untersuchen könnte. Das klingt interessant und witzig, aber ich fürchte, du liegst falsch. Ich bin relativ überzeugt, aber das wäre zu klären, das Schwadronieren von der militärischen Gruppierung Schwadron kommt. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das ist sowas Ähnliches wie eine Kompanie oder eine Division ist dann sowas Großes, aber eine Schwadron ist wahrscheinlich so eine Gruppe von Hornissenschwarm, Reitern oder sowas. Okay. Na gut. Würde passen. Wir machen eine Hypothese. Die Schwadron reitet da herum im Gelände. Es gibt dann auch sicher eine Geschichte über diese Gebrüder Schwadron, auch wenn sie mit dieser Sprichwörtlichkeit da nichts zu tun haben. Na, klingt jedenfalls gut. Und witzig. Gut, Ö1 macht Schule, wie gesagt, im Internet leicht anschaubar. Man kriegt sofort ein Bild, man probiert es einfach aus mit seinen Schülern. oe1.orf.at/Schule. Das ist einfach. Oder auch andere Wege. Winfried Schneider, vielen Dank. Danke, Winfried. Lothar Bodingbauer, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Und das war Lob und Tadel, der Podcast aus Wien.